Bartleby. Ein Hörspiel nach der Erzählung von Hermann Melville in der Funkbearbeitung von Gerd Hofmann. Ich war von Kindheit auf überzeugt, dass man es sich im Leben so leicht wie möglich machen soll. Obwohl ich einen Beruf ausübe, in dem es manchmal stürmisch zugeht, ich bin Rechtsanwalt und Notar in New York, trotz meines Berufes also habe ich mich selten in meiner Ruhe stören lassen. Ich gehöre zu den Anwälten, denen es an dem Drang fehlt, mit flammenden Worten vor Geschworenenbänke zu treten und Köpfe von Klienten aus Schlingen zu ziehen. Ich pfeife auf die Öffentlichkeit. Ich ziehe es vor, mich in der stillen Abgeschiedenheit meiner Kanzlei mit den Wertpapieren und Hypotheken reicher Leute zu beschäftigen. Um Missverständnissen vorzubeugen, kann ich versichern, dass es sich dabei um eine Tätigkeit handelt, die ihren Mann ernährt. Zu der Zeit, da sich diese seltsame Geschichte zutrug, es war um 1850 und ich war damals bereits nicht mehr der Jüngste, hatte ich meine Kanzleiräume Wall Street Nummer. Doch die Nummer tut nichts zur Sache. Es war eigentlich nur ein Raum, ein ziemlich großer allerdings, den ich mit Hilfe einer Holzwand und einer Schiebetür aus Milchglas in der Mitte abgeteilt hatte. Das eine Zimmer beherbergte meine Angestellten, das andere mich selber. Die Fenster gingen auf einen Lichtschacht. Und wer wollte, konnte hinter den Scheiben stehend eine Ziegelmauer betrachten, die im Laufe der Zeit schwarz geworden war. Ich gestehe, ein trostloser Anblick. Ich hatte zwei Angestellte. Der erste war ein untersetzter, kurzatmiger Engländer, vielleicht so alt wie ich. Leider war mit ihm wenig Staat zu machen. Er sah ziemlich verludert aus. Zudem roch er, und zwar bestenfalls nach billigen Restaurants. Sein Winterrock war... Ich möchte lieber nicht von seinem Winterrock reden. Einmal hatte ich mit ihm ein längeres Gespräch darüber, das aber zu nichts führte. Ein Mann mit seinem Einkommen, behauptete er, könne sich einen neuen Rock nicht von heute auf morgen kaufen. Ich hatte offen gestanden nicht den Eindruck, dass er über diese Frage besonders sorgfältig nachdächte. Was sein Einkommen anging, so schien er es für einen anderen Zweck viel nötiger zu haben. Mittags, nachdem er gegessen und getrunken hatte, begann sein Gesicht dunkelrot zu glühen. Wir nannten ihn deshalb Puter. Er glühte den ganzen Nachmittag, bis er bei Büroschluss gegen 6 wortlos aus meinem Gesichtskreis verschwand. Um die Wahrheit zu sagen, mit seinen beruflichen Leistungen war es nachmittags nicht weit her. Nicht etwa, dass er faul gewesen wäre, im Gegenteil. Puter. Mr. Tucker. Sie haben die Streusandbüchse auf den Boden geworfen. Ich sage es von mich treffen. Ich habe sie nicht angerührt. Sie muss von allein auf den Boden gefallen sein. Heben Sie sie auf. Möchten Sie nicht doch lieber nach Hause gehen? Desertieren! Morgens sind Sie mir immer sehr nützlich. Wenn ich Ihnen morgens nützlich bin, bin ich nachmittags unentbehrlich. Morgens lasse ich meine Kolonnen aufmarschieren. Aber am Nachmittag setze ich mich persönlich an Ihre Spitze und wir greifen an. Vorsicht, Puter, die Akten rutschen. Keine Angst, ich hab sie im Auge. Heben Sie sie auf. Fühlen Sie sich wirklich wohl? Ich habe mich nie wohler gefühlt. Aber hier, Sie machen überall Kleckse. Mit Vergebung, Sir. Schauen Sie meine Haare an. Wollen Sie ein paar Ticken Kleckse gegen mein graues Haar ausspielen? Das Alter, selbst wenn es Kleckse macht, ist aller Ehren wert. Und außerdem, Sie werden auch nicht jünger. Ich weiß, Bruder, ich weiß. Also, fallen Sie mir nicht in die Flanke. Wo ist der Feind? Was war das? Das Tintenfass. Übrigens pflegte er die Flasche in seinem Pult bei den Stempeln aufzubewahren. Zange. Mein zweiter Angestellter war ein gelblich und ziemlich piratenhaft aussehender junger Mann von 25, der einen Backenbart trug und an Verdauungsschwäche litt. Letzteres war die Ursache einer bösen Reizbarkeit. Wenn er sich verschrieben hatte, konnte ich ihn mit den Zähnen knirschen und Verwünschungen murmeln hören. Oft empfing er den Besuch von fragwürdig aussehenden Leuten, die er seine Klienten nannte und die er juristisch beriet. Er war auch am Tor unserer Strafanstalt, die wir die Gräber nannten, nicht unbekannt. Er schrieb eine saubere und flotte Hand und ich brauchte mich seiner nicht zu schämen. Er selbst betrachtete seine Tätigkeit als unter seiner Würde. Seine Unzufriedenheit drückte sich in seinem Hass auf sein Schreibpult aus. Zange. Mr. Tucker. Was machen Sie mit Ihrem Pult? Das sehen Sie doch. Ich rücke mir es zurecht. Sind Sie mit dem Pult nicht zufrieden? Es ekelt mich an. Und was haben Sie daran auszusetzen? Es ist zu hoch für mich. Schauen Sie, mein Arm. Er schläft mir ein. Mein Blutkreislauf kommt durcheinander. Können Sie mir sagen, wie ich an einem solchen Pult vernünftig soll arbeiten können? Warum nehmen Sie dann nicht die Klötze weg, die Sie da gestern untergelegt haben? Mit Vergebung, Sir. Das war eine dumme Frage. Wenn Sie die Klötze wegnehmen, wird der Arm tiefer liegen. Sir, wenn ich die Klötze wegnehme, ist das Pult zu niedrig für mich und ich muss mich bücken. Die Folge ist, dass mir der Rücken schmerzt. Sie wissen nicht, was das heißt. Sie brauchen nicht 10 Stunden am Tag an einem Pult zu stehen, für das Sie nicht geschaffen sind. Ich aber muss mir mein Brot verdienen. Lieber soll mir noch der Arm einschlafen, als dass mir das Rückgrat bricht. Die Wahrheit war, dass Zange sein Pult am liebsten ganz losgeworden wäre. Aber er musste ja leben. Glücklicherweise war er nur morgens so reizbar, zu einer Zeit, also da ich mich um Puter nicht zu kümmern brauchte. Nachmittag, wenn dieser zu glühen begann, hatte Zange sich an sein Pult gewöhnt und wurde zusehends milder. Übrigens war noch ein Lehrjunge im Büro für die Botengänge. Wir nannten ihn Pfeffernuss, da er für meine Angestellten oft Pfeffernüsse und anderes Gebäck kaufen ging, doch das nur nebenbei. Ich komme jetzt zu meiner Geschichte, die damit beginnt, dass sich auf meinem Schreibtisch die Kopierarbeiten häuften. Ich brauchte einen dritten Kopisten, also ließ ich eine Anzeige in die Zeitung setzen und eines Morgens stand auf meiner Türschwelle, übrigens war die Tür offen, denn es war Sommer, ein steifer, bleicher, sanfter junger Mann. Wie heißen Sie? Bartleby. Sind Sie schon als Schreiber beschäftigt gewesen? Ja, Sir. Dann wissen Sie, was es zu tun gibt. Kopieren. Dann Abschriften vergleichen mit mir oder mit Ihren Kollegen. Ja, Sir. Dann und wann vielleicht einen Gang zur Post oder zum Gerichtsgebäude. Ja, Sir. Hier ist Papier. Schreiben Sie ein paar Worte, damit ich Ihre Handschrift sehe. Welche Worte soll ich schreiben? Schreiben Sie, was Ihnen gerade durch den Kopf geht. Mir geht nichts durch den Kopf, Sir. Dann schreiben Sie Ihren Namen. Ja, Sir. Bartleby. Aha. Gut lesbar und akkurat. Keine heftigen Leidenschaften? Nein, Sir. Trinken Sie? Nein, Sir. Rauchen Sie? Nein, Sir. Aber essen tun Sie? Ja, Sir. Das freut mich, Bartleby. Ich zahle den üblichen Satz von 4 Cent pro Folioseite. Ja, Sir. Sie arbeiten in meinem Zimmer, das heißt diesseits der Schiebetür, damit ich Sie rufen kann, falls ich Sie brauche. Wann können Sie anfangen? Gleich. Müssen Sie nicht erst Bescheid sagen zu Hause? Nein. Müssen Sie nicht... Ich möchte gleich anfangen, Sir. Umso besser, umso besser. Da ist Ihr Pult. Sind Sie damit zufrieden? Ja, Sir. Das will ich hoffen. Soll es an der Wand hier stehen bleiben oder möchten Sie es gern am Fenster haben? Am Fenster, Sir. Wegen der schönen Aussicht, was? Ja, wegen der schönen Aussicht. Ich versprach mir von Bartleby eine dämpfende Wirkung im Hinblick auf seine Kollegen. Ich ließ Pfeffernuss die grüne spanische Wand aus dem Keller holen und sie um Bartlebys Pult herum aufstellen, sodass er meinen Blicken entzogen und doch in meiner Nähe war. Es sah aus, als hätte sich Bartleby schon seit langer Zeit nach etwas zum Abschreiben gesehnt. Er riss mir die Akten aus der Hand und gönnte sich kaum eine Pause. Bis in die Nacht hinein hörte man noch bei Kerzenschein seine Feder kratzen. Donnerwetter, dachte ich. Ich hätte allen Grund gehabt, mir zu seinem Fleiß zu gratulieren. Aber leider war es ein freudloser Fleiß. Ich machte mir Gedanken. Bartleby. Sir. Legen Sie mal die Feder weg. Kommen Sie mal her. Sir. Gefällt es Ihnen nicht bei uns? Es gefällt mir, Sir. Sind Sie mit Ihrer Arbeit nicht zufrieden? Ich bin zufrieden, Sir. Sie sind so still. Muss ich etwas sagen, Sir? Natürlich nicht, wenn Sie nicht möchten. Im Augenblick möchte ich nicht. Bartleby? Sir. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Bitte. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? In meiner Freizeit? Nach dem Büro. Nach dem Büro? Ja, haben Sie keine Familie? Nein. Aber Sie haben doch Freunde. Nein. Das tut mir leid, Bartleby. Was haben Sie denn für Interessen? Sammeln Sie etwas? Was sollte ich sammeln, Sir? Aber das ist doch egal. Nehmen Sie mich, ich sammle Steine. Steine? Ja. Wozu? Wozu? Wieso wozu? Und Zange sammelt Schmetterlinge. Nicht wahr, Zange? Ja, Sir. Sagen Sie, Bartleby, wie groß Ihre Sammlung ist. 84, Sir. Hören Sie, Bartleby, 84. Und alle selbst gefangen, nicht wahr, Zange? Nicht alle, Sir. Aber immerhin die meisten. Ich würde mich sehr freuen, Bartleby, wenn Sie auch etwas sammeln würden. Tut mir leid, Sir, ich sammle nichts. Bitte, wie Sie wollen. Vielleicht gehen Sie lieber in die Komödie. In die Komödie? Nein. Sind Sie in einem Club? Wozu? Pfeffernuss ist in einem Club. Nicht wahr, Pfeffernuss? Ja, Sir. Mit 15 Jahren. Sag, Bartleby, in welchem Club du bist. Ich bin im Club für junge Kanzleiangestellte, Sir. Hören Sie, Bartleby. Haben Sie vielleicht künstlerische Ambitionen? Machen Sie Scherenschnitte? Wozu? Ah, ich kenne einen jungen Mann, der welche macht, und der ist sehr glücklich dabei. Er hat schon seine ganze Familie ausgeschnitten, von vorn und im Profil. Jetzt arbeitet er an seiner Braut, ein ganz reizendes Mädchen. Wäre das nicht was für Sie? Nein, danke, Sir. Sie haben wohl auch keine Braut? Nein, Sir. Ich habe auch keine Braut. Hm. Interessieren Sie sich für Politik? Für Politik? Nur Politik ist besser als gar nichts. Vielleicht haben Sie Ihre eigenen Ideen, vielleicht wollen Sie die Welt verändern. Nein, Sir. Ich habe keine eigenen Ideen. Ich will auch die Welt nicht verändern. Aber jeder hat doch sein Steckenpferd und seine geheimen Wünsche. Zange sammelt Schmetterlinge. Nicht wahr, Zange? Ja, Sir. Puter? Ich spare auf einen Winterrock. Sogar Pfeffernuss. Ich habe meinen Club. Und Sie, Bartleby? Ich habe kein Steckenpferd. Ich habe auch keine Wünsche. Diese Seiten da sind noch abzuschreiben. Lassen Sie sich Zeit, Bartleby. Machen Sie ab und zu mal ein kleines Witzchen, falls Ihnen mal eins einfällt. Es ist so üblich hier. Und wenn Sie Ihren Kollegen mal was erzählen möchten, erzählen Sie es ihnen. Ich möchte nichts erzählen, Sir. Sie dürfen auch was singen, falls Sie lieber was singen möchten. Sie stören nicht. Ich möchte auch nicht singen. Es gehört zu den Pflichten des Kanzleigehilfen, seine Abschriften auf ihre Richtigkeit hin sorgfältig durchzugehen. Einer pflegt dabei, die Kopie vorzulesen, während ein anderer dabei sitzt und das Original in der Hand Wort für Wort vergleicht. Wir nennen das Kollationieren. Dann und wann, wenn es sich um eine kurze und eilige Sache handelte, half ich dabei selber mit. Es war am dritten Tag von Bartlebys Tätigkeit, und ich wollte vor Büroschluss einen wichtigen Brief aus dem Haus haben. Ich brauchte seine Hilfe. Bartleby. Sir. Legen Sie Ihre Feder weg, ich brauche Sie. Haben Sie nicht gehört, ich brauche Sie zum Kollationieren. Ich möchte lieber nicht. Was sagten Sie? Ich sagte, dass ich lieber nicht möchte. Sie möchten lieber nicht kollationieren? Was wollen Sie damit sagen? Wir hatten ausgemacht, dass Sie, wenn ich es wünsche, mir dabei behilflich sind. Jetzt wünsche ich es. Haben Sie mich verstanden? Also kommen Sie. Es eilt. Ich warte. Ich möchte lieber nicht. Ja, warum denn nicht, wenn man fragen darf? Es handelt sich um Ihre eigene Abschrift, zum Teufel. Ihnen selbst wird damit Arbeit gespart. Sehen Sie das ein? Also bitte. Ich möchte lieber nicht. Man versetze sich in meine Lage. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Aufsässigkeit und Widerrede waren das Letzte gewesen, das ich von Bartleby erwartet hätte. Ich stand auf, ging um seinen Schirm herum und hatte ihn vor mir sitzen. Er schaute mir in seiner sanften Art trüb und unschuldig in die Augen. Er schien die Bedeutung meiner Worte voll erfasst und das Für und Wider gewissenhaft abgewogen zu haben. Als er dann zu dem Schluss gekommen war, dass er lieber doch nicht möchte, schien es mir, als ob dafür unabweisbare Gründe vorgelegen hätten. Welche Gründe waren das? Ich starrte ihn an, während er schon wieder weiterschrieb und mich gar nicht zu sehen schien. Was sollte ich tun? Gewalt war hier nicht am Platz. Ich musste ihn überzeugen. Allein wurde ich aber nicht fertig mit ihm. Also musste ich Hilfe holen. Puter? Sir. Zange? Sir. Kommen Sie einmal her. Meine Herren, folgender Fall. Ich bitte Bartleby, mit mir eine kleine Kopie durchzugehen. Und was tut er? Er weigert sich. Er sagt, er möchte lieber nicht. Möchte lieber nicht? Jetzt möchte ich gern Ihre Meinung hören. Bin ich im Recht oder nicht? Zange? Mit Verlaub, Sie sind im Recht. Aha. Es ist also nicht zu viel verlangt, wenn ich Bartleby um diesen Gefallen bitte. Es ist nicht zu viel verlangt. Ist es etwa nicht üblich? Es ist üblich, Sir. Würden Sie sich weigern? Nein. Hören Sie das, Bartleby? Puter? Sir. Was meinen Sie? Rausschmeißen, Sir. Bin ich im Unrecht? Sie sind im Recht. Können Sie sich erklären, warum er sich weigert? Ja, Sir, das kann ich genau. Weil es Menschen gibt, die von Zeit zu Zeit ein paar hinter die Ohren brauchen. Nicht so stürmisch. Sir, das hilft. Erlauben Sie, dass ich die Sache gleich in Ordnung bringe. Gehen Sie zurück an Ihr Pult. Sagen Sie auch. Danke, Sir. Ihre Sache steht schlecht, Bartleby. Auch Ihren Kollegen ist Ihr Benehmen unverständlich. Aber damit Sie meinen guten Willen sehen, werden wir auch noch Pfeffernuss fragen. Die ganze Welt, wie sie hier vertreten ist, soll ihre Meinung sagen. Pfeffernuss? Sir? Du kennst Bartleby. Ja, Sir. Er weigert sich, mit mir zu kollationieren. Was meinst du dazu? Blem, blem. Wer ist im Recht? Er oder ich? Sie sind im Recht und er hat einen Vogel. Danke, du kannst wieder gehen. Ja, Sir. Haben Sie das gehört, Bartleby? Hoffentlich hat sie das überzeugt. Alle. Alle sind gegen Sie. Sie sind im Unrecht gewesen, also kommen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Ich möchte lieber nicht. Ich begann, mir Bartleby näher anzusehen. Manches an ihm war befremdlich. Zum Beispiel schien er meine Kanzlei überhaupt nicht zu verlassen. Wann immer ich kam oder ging, Bartleby saß in seiner Ecke und schrieb. Er ging nicht einmal zum Mittagessen. Morgens gegen 11 winkte er Pfeffernuss zu sich. Der Junge verschwand und erschien kurz darauf wieder, um ihm eine Handvoll Pfeffernüsse hinter den Schirm zu schieben. Bartleby lebte von Pfeffernüssen. Vielleicht war er deswegen so blass. Ich musste ihm Gelegenheit geben, an die frische Luft zu gehen. Bartleby? Sir? Würden Sie mir einen kleinen Gefallen tun? Bitte gehen Sie für mich auf die Post. Fragen Sie, ob Briefe für mich da sind. Ich möchte lieber nicht. Aber Bartleby, keine 3 Minuten Weg. Ich möchte trotzdem nicht. Sie wollen nicht. Ich möchte nicht. Ich hielt es für das Beste, in meinen Rock zu fahren und selbst einen kleinen Spaziergang zu machen. Etwas Seltsames war im Gang. Ich hatte in meiner Kanzlei einen jungen Kopisten sitzen, der sich weigerte, meine Anweisungen auszuführen. Und warum? Weil er lieber nicht mochte. Da ich mich am folgenden Sonntag ein wenig zu früh auf den Weg zur Kirche gemacht hatte, ging ich schnell noch auf einen Sprung in meine Kanzlei. Als ich den Schlüssel ins Loch stecken wollte, musste ich feststellen, dass es von innen blockiert war. Was ist denn das? Hallo! Ist jemand in der Kanzlei? Ja. Wer ist da? Ich? Bartleby? Machen Sie sofort auf, Bartleby! Ich bin noch beschäftigt, Sir. Was soll das heißen, Sie sind noch beschäftigt? Öffnen Sie die Tür! Bartleby. Sir. Wie sehen Sie denn aus? Hemdsärmlich und unrasiert. Haben Sie etwa Gesellschaft hier? Ich dulde keine Frauen in meinem Büro. Ich habe keine Gesellschaft, Sir. Sie sind allein? Ich bin allein. Und was treiben Sie hier? Ich habe zu tun. Aber es ist Sonntag, Bartleby. Alle Welt ist in der Kirche. Ich muss doch wirklich sagen... Es tut mir leid, aber ich möchte lieber, dass Sie jetzt wieder gehen. Sie möchten? Jawohl. Sie stören mich. Ich möchte lieber allein sein. Aber, Bartleby, das ist mein Büro. Es dauert nicht lange. Ich muss schon sagen... Ich bin gleich soweit. Und was soll ich inzwischen tun, wenn ich fragen darf? Gehen Sie ein paar Mal ums Haus herum. In 5 Minuten können Sie kommen. Ich fand eine Schuhbürste unter dem Kaminrost, eine Blechschüssel mit Seife auf einem Stuhl, einen Rasierpinsel hinter meiner juristischen Handbibliothek und ein Stück Käse in einer alten Zeitung. Mein Ledersofa zeigte den Abdruck einer dürftigen Gestalt. Jeder Zweifel war ausgeschlossen. Bartleby lebte seit Wochen in meiner Kanzlei. Das geht so nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Wo kämen wir denn dahin? Hören Sie mich, Bartleby. Bartleby. Sir. Also gut, ich will nicht mit Ihnen schimpfen. Reden wir von Mensch zu Mensch. Ich habe mir in der letzten Zeit Gedanken über Sie gemacht. Es stimmt doch was nicht mit Ihnen. Ich habe mich lange Zeit gefragt, was das wohl wäre. Bartleby, ich hab's gefunden. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Selbstvertrauen, Bartleby. Jawohl. Weshalb diese Schüchternheit? Ich bin nicht schüchtern, Sir. Natürlich sind Sie es, Bartleby, natürlich. Und ich weiß auch, warum. Sie glauben, die anderen Menschen wären besser oder klüger als Sie. Das glauben Sie doch nicht. Aber Sie täuschen sich, Bartleby. Die sind auch nicht besser. Wahrscheinlich haben Sie sogar irgendetwas, worin Sie Ihre Mitmenschen übertreffen. Das hat jeder, auch Sie, Bartleby. Irgendeine besondere Eigenschaft oder eine besondere Begabung. Denken Sie mal nach, Bartleby. Fällt Ihnen nichts ein? Nein, Sir. Wahrscheinlich haben Sie ein reicheres Innenleben. Ganz bestimmt, Bartleby. Haben Sie Fantasie? Nein. Nein? Lesen Sie nicht viel? Ich lese überhaupt nicht. Nicht mal die Zeitung? Nein. Am Ende ist die Großstadt eben doch nichts für Sie. Sie kommen vom Lande, nicht? Möchten Sie mir sagen, wo Sie geboren sind? Nein, Sir, das möchte ich nicht. Und aus welchem Grund möchten Sie mir nicht sagen, wo Sie geboren sind? Täglich werden doch an allen möglichen Orten alle möglichen Menschen geboren. Es ist doch keine Schande dabei. Ich möchte es trotzdem nicht. Wollen Sie mir gar nichts über sich sagen? Und warum nicht, wenn man fragen darf? Wollen Sie mir überhaupt keine Antwort mehr geben? Nein, Sir, im Augenblick nicht. Aber Bartleby, ich will Ihnen doch nur helfen. Ich brauche keine Hilfe, Sir. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kommen Sie vom Land und haben Heimweh, nicht? Sie möchten ganz gerne nach Hause zurück. Möchten Sie das, Bartleby? Ich werde Ihnen helfen, Bartleby. Ich übernehme die Reisekosten. Danke, Sir. Ich möchte nicht nach Hause zurück. Sie möchten nicht. Wie Sie wollen. In dem Fall muss ich Sie aber bitten, sich ein eigenes Zimmer zu suchen. Es ist völlig unmöglich, dass Sie in meiner Kanzlei essen und schlafen. Sehen Sie das nicht ein? Wenn Sie ein eigenes Zimmer haben, können Sie in aller Ruhe Toilette machen. Auch das stärkt Ihr Selbstvertrauen. Außerdem muss ich Sie dringend bitten, sich so weit wie möglich den Gepflogenheiten unserer Firma anzupassen. Sehen Sie das ein? Na also, wollen Sie mir also versprechen, dass Sie mir morgen beim Kollationieren helfen? Oder sagen wir, übermorgen? Können Sie mir nicht wenigstens versprechen, in den nächsten Tagen etwas vernünftiger zu sein? Im Augenblick möchte ich, wenn Sie erlauben, lieber nicht vernünftig sein. Wie Sie wollen, Bartleby. In diesem Fall haben wir uns nichts mehr zu sagen. Sie können nicht von mir erwarten, dass ich mit Ihnen Mitleid habe, wenn Sie mir nicht einmal sagen, was Ihnen fehlt. Ich kann kein Mitleid mit Leuten haben, die so störrig sind wie Sie. Was stehen Sie am Fenster? Gehen Sie an Ihre Arbeit. Haben Sie denn nichts zu tun? Ich schreibe nicht mehr, Sir. Sie schreiben nicht mehr? Nein. Und warum, wenn man fragen darf? Ich habe das Schreiben aufgegeben. Ach. Bartleby. Bartleby, schauen Sie doch mal ins Licht. Kommen Sie da. Ihre Augen. Meine Augen? Natürlich ist etwas mit Ihren Augen. Sie sind ganz rot, ganz entzündet. Bartleby, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Sie haben sich in der letzten Zeit ganz einfach überanstrengt. Warum spannen Sie nicht mal ein paar Tage aus? Ich gebe Ihnen Urlaub. Gehen Sie an die frische Luft. Das wird Ihren Augen gut tun. Das war doch der Grund Ihrer Augen, nicht? Nicht wahr? Das war doch der Grund. Ich hätte ihn im Laufe der nächsten Tage ganz gern gefragt, wie es mit seinen Augen stand. Doch da ich nicht sicher war, ob er mir eine Antwort geben wollte, fragte ich ihn lieber nicht. Eine Woche später stand er immer noch am Fenster. Offenbar mochte er lieber nicht schreiben. Bartleby? Sir? Was machen Ihre Augen? Meine Augen? Sie scheinen nicht besser zu sein. Halten Sie es nicht auch für angebracht, sich lieber nach einer neuen Stelle umzuschauen? Natürlich nicht Hals über Kopf. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Sagen wir, eine Woche? Glauben Sie, dass Sie in einer Woche etwas finden können? Also in einer Woche. Ich werde sehen, dass Sie mich nicht ganz mittellos verlassen, aber bitte vergessen Sie es nicht heute in 8 Tagen. Es wäre mir peinlich, wenn ich Sie daran erinnern müsste. Es ist ihm peinlich. Hast du das gehört? Er glaubt immer noch, dass er freiwillig geht. Jetzt appelliert er an sein Ehrgefühl. Statt ihm eins auf die Nase zu geben. Halten Sie es nicht auch für angebracht, sich lieber nach einer neuen Stelle umzuschauen? Ich möchte lieber nicht. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Sagen wir eine Woche. Ich möchte lieber nicht. Ach, so ein Dickschädel. Ich möchte ihn. Psst, wieso? Du störst ihn. Wen? Bartleby, er braucht Ruhe, damit er sich's überlegen kann. Was? Ob er gehen will oder ob er lieber nicht gehen möchte. Wetten, dass er nicht geht. Er sitzt nach Tagen noch hier. Wetten? Wetten? Wetten. Bartleby, es ist mir peinlich, dass ich Sie daran erinnern muss. Die 8 Tage sind um. Hier ist Ihr Geld. Ich möchte kein Geld, Sir. Sie bekommen noch $12 von mir. Ich gebe Ihnen 32. Die $20 sind für Sie. Hier, nehmen Sie schon. Wie Sie wollen, Bartleby. Falls Sie es sich überlegen sollten, ich lege das Geld auf Ihr Pult. Schauen Sie. Unter die Streusandbüchse. Wenn Sie weggehen, verschließen Sie die Tür. Den Schlüssel legen Sie unter die Matte. Und falls ich Ihnen in Ihrer neuen Stellung mit einer Empfehlung behilflich sein kann, lassen Sie es mich wissen. Das Beste ist, Sie schreiben mir. Also, leben Sie wohl. Wir werden uns kaum wiedersehen. Wollen Sie mich nicht anschauen? Wie Sie wollen. Ich jedenfalls wünsche Ihnen alles Gute. Gott mit Ihnen, Bartleby. Ich ging nach Hause, nicht wenig stolz auf wie taktvolle Art ich ihn losgeworden war. Meisterhaft, dachte ich. Ohne Lärm, ohne Gewalt und ohne Szenen hatte ich mich von ihm befreit. Je länger ich darüber nachdachte, umso stolzer wurde ich. Am nächsten Morgen war ich früher als sonst im Büro. Ich bin beschäftigt, Sir. Mein Gott. Diesmal sind Sie zu weit gegangen, das werden Sie noch bereuen. Ich hatte gehofft, mein Weg würde genügen, weil ich Sie für einen Gentleman hielt. Aber ich habe mich anscheinend getäuscht. Haben Sie das Geld etwa nicht gesehen, das ich auf Ihr Pult gelegt habe? Haben Sie das Geld gesehen? Ich möchte zu Ihren Gunsten annehmen, dass Sie das Geld nicht gesehen und Sie mich gestern nicht richtig verstanden haben. Deshalb will ich es wiederholen. Auf Ihrem Pult, unter der Streusandbüchse, liegen $32, die sind für Sie, Bartleby. Obwohl ich zu nichts verpflichtet bin, will ich Sie nicht ohne einen Pfennig auf die Straße setzen. Ich möchte lieber kein Geld. Wie Sie wollen. Ich werde Sie nicht zwingen, mein Geld zu nehmen. Sie sind entlassen. Verschwinden Sie. Haben Sie mich verstanden? Sie haben mich doch verstanden. Sie werden doch gehen, Bartleby. Ich möchte lieber nicht. Aber Bartleby, Sie haben kein Recht, hier zu bleiben. Sie bezahlen doch nicht die Miete, ich zahle sie. Das ist mein Büro. Also lassen Sie mich bitte rein. Oder haben Sie es vielleicht überlegt? Wollen Sie weiterschreiben? Könnten Sie heute Morgen eine Seite für mich kopieren? Ich weiß, Ihr Augen, deswegen nehme ich Rücksicht auf Sie. Eine kleine Seite bloß. Bloß, damit ich den guten Willen sehe. Nicht viel, Bartleby, nicht viel. Wenn Sie jetzt wieder sagen, Sie möchten nicht, werden Sie mich von einer anderen Seite kennenlernen. Gott sei Dank war Bartleby so gut, mich nach einer Weile in mein Büro zu lassen. Er verschwand hinter seinem grünen Schirm und wenn ich ihn nicht ab und zu hätte atmen hören, sehr leise übrigens, sodass man sich manchmal fragen konnte, ob er überhaupt atmete, hätte ich fast denken können, ich wäre allein. Vielleicht, dachte ich, ist Bartleby in den späteren Morgenstunden eher zur Arbeit aufgelegt. Er wäre nicht der Erste. Er würde zu mir kommen und sagen, ich habe mir's überlegt, ich möchte doch lieber etwas zum Abschreiben haben. Es freut mich, würde ich sagen, es ist keine Schande, wenn einer zugibt, dass er im Unrecht war. Strich drunter, vergeben und vergessen. Diese Seite hier 3-mal. Was steht da rum? Hat er nichts zu tun? Lassen Sie ihn, Zange. Er möchte wieder nicht. Was? Möchte wohl überhaupt nicht mehr. Soll ich mal mit ihm reden? Kommen Sie, Zange. Machen Sie mir nicht auch noch Kummer. Gehen Sie an Ihr Pult. Das Pult ist zu hoch für mich. Dann nehmen Sie die Klötze weg, die Sie gestern untergelegt haben. Das hilft doch auch nichts, Sir. Nur ein Wort mit ihm und er möchte wieder. Nur ein kleines Wort. Tun Sie, was ich sage. Vielleicht entschloss er sich doch noch, von selbst zu gehen. Ich sah die Szene vor mir. Mit einem Ruck reißt er sich vom Fenster los, er geht zum Pult und schlägt die Platte hoch. Hier liegen seine Habseligkeiten, ein paar alte Briefe, Rasierseife und Pinsel, ein Messerchen fürs Brot und seine Ersparnisse, Dollarstücke und Cents, in ein grünes Schnupftuch geknotet. Er packt alles zusammen und tritt an meinen Tisch. Auf ein Wort, Sir. Bitteschön. Ich hab's eingesehen. Es kann so nicht weitergehen. Ich werde mir eine andere Stelle suchen. Freut mich, dass Sie Vernunft annehmen. War ich denn ein Unmensch? Nein, Sir. Habe ich Unmögliches von Ihnen verlangt? Durchaus nicht, Sir. Oder habe ich Sie vielleicht ausgenutzt? Aber nicht doch, Sir. Sie haben mir den üblichen Satz von 4 Cents pro Folioseite gezahlt. Gut, dass Sie es eingesehen haben. Also, Glück auf den Weg. Wir trennen uns im Guten. Adieu, Bartleby. Adieu. Sie sehen ja, dass er nicht geht. Warum schmeißen Sie ihn nicht raus? Nicht so stürmisch, Puter. Haben Sie vielleicht Angst vor ihm? Bleiben Sie an Ihrem Platz. Lassen Sie mich tun. Ich zeige ihm, wo die Tür ist. Möchten Sie nicht lieber selbst nach Hause gehen? Sie reden auch schon so wie er. Ich rede wie er? Sie gebrauchen den gleichen Ausdruck. Welchen Ausdruck? Nicht mögen, lieber mögen. Ach, Unsinn. Was ich möchte, ist diesem Möchte nicht mal eins auf die Nase geben, darf ich, Sir? Nein, Puter, Sie dürfen nicht. Ich möchte, dass Sie jetzt ganz stille sind und an Ihr Pult zurückgehen. Bitte, Sir, wenn Sie das lieber möchten. Ich schaute jetzt immer öfter zur Tür, durch die Bartleby verschwinden sollte. So verging die Zeit. Bartleby stand am Fenster in Träumereien versunken. Nur so weiter, dachte ich. Ich werde dich nicht stören. Ich sehe in dir ein Möbelstück, das in meine Kanzlei gehört. Gegen 5 verließ ich jeden Tag das Büro. Ich ignorierte ihn. Wahrscheinlich wäre das so weitergegangen, wenn meine Berufskollegen nicht gewesen wären. Sie hielten nicht viel von Bartleby. Hallo? Tucker, wo stecken Sie? Hier ist Winterbottom. Hallo? Ist gar niemand hier? Ah, Sie. Warum sagen Sie kein Wort? Fast hätte ich Sie gar nicht bemerkt hinter Ihrem grünen Schirm. Sind Sie ein neuer Angestellter? Ja, Sir. Wie heißen Sie? Bartleby. Gut, dass Sie da sind, Bartleby. Sie können mir gleich einen Gefallen tun. Ich habe eben festgestellt, dass ich eine Mappe vergessen habe. Können Sie sie für mich holen? Sie kennen ja meine Kanzlei, schräg über die Straße. Die Mappe liegt in meinem Schreibtisch, 3. Fach von oben, rechts. Sie sieht gelb aus. Mein Gehilfe weiß Bescheid. Haben Sie das verstanden? Ja. Gut, es sah nämlich fast so aus, als hörten Sie gar nicht zu. Also, worauf warten Sie? Ach so, Momente. Hier, für den Weg. Danke, ich möchte nicht. Sind Ihnen 5 Cent vielleicht zu wenig, um einmal über die Straße zu gehen? Ich möchte kein Geld. Bitte, wie Sie wollen. Worauf warten Sie noch? Eine Mappe, gelb, 3. Fach, rechts. Gehen Sie schon. Ich möchte lieber nicht. Sie möchten nicht. Was möchten Sie nicht? Ich möchte lieber nicht gehen. Sie möchten nicht gehen? Wollen Sie vielleicht behaupten, dass Sie zu beschäftigt sind? Sie tun ja überhaupt nichts. Da können Sie genauso gut für mich über die Straße gehen. Ich möchte lieber nicht. Aber das ist doch wirklich... Tucker, gut, dass Sie gerade kommen. Ich hatte eben das Vergnügen, Ihren neuen Angestellten kennenzulernen, diesen Bleichen da. Ich habe ihn gebeten, in mein Büro zu gehen und für mich eine Mappe zu holen. Wissen Sie, was er darauf sagt? Ich wusste es nicht, aber ich konnte es mir denken. Er möchte lieber nicht, sagt er. Haben Sie das gehört? Wie hätte ich es nicht hören sollen? Er sprach ja laut genug, aber ich war abgebrüht. Sollte sich ruhig mal ein anderer über Bartleby aufregen. Über so etwas rege ich mich auf. Ist das vielleicht eine Antwort? Er möchte lieber nicht. Was sagen Sie dazu, Tucker? Sagen, ich konnte über Bartleby nur noch die Achseln zucken. Sie zucken die Achseln? Was blieb mir denn übrig? Sprechen Sie ein Machtwort. Ich? Ist er etwa nicht Ihr Angestellter? Keine ganz einfache Frage. Er war schließlich auf meine Anzeige gekommen. Konnte ich ihn verleugnen? Also ja. Andererseits hat er in der letzten Zeit bei Gott nichts geleistet, wozu man sich einen Angestellten hält. Oder habe ich mich etwa getäuscht? Nein, nein, denn letzten Endes gehörte Bartleby doch irgendwie in die Kanzlei, selbst wenn er sich hier nur rasierte. Sehen Sie, und was tut er hier? Das war nicht schwer zu sagen. Er stand am Fenster und schaute sich die Mauer an. Ich musste bei der Wahrheit bleiben. Er schaut sich die Mauer an. Genau. Und warum tut er nichts? Warum tat er nichts? Weil er lieber nicht wollte. Ach. Ich begann mir um meine Zukunft Sorgen zu machen. Wahrscheinlich würde Bartleby wie viele blasse und dürre Männer ein hohes Alter erreichen. Er würde mich überleben und nach meinem Tod aufgrund seiner ständigen Anwesenheit meine Kanzlei als sein Eigentum beanspruchen. Ich beschloss, ernst zu machen. Bevor ich jedoch zum äußersten Schritt, meine Devise nur nichts übereilen, bat ich Bartleby, den Gedanken einer freiwilligen Trennung nochmals zu erwägen. Er versprach mir, dies zu tun. Nachdem er den Gedanken 3 Tage lang erwogen hatte, teilte er mir mit, dass er ihn zurückweisen müsse. Er möchte sich lieber nicht von mir trennen. Er möchte lieber bei mir bleiben. Was tun? Fragte ich mich und knöpfte meinen Überrock zu. Es war wieder Abend geworden. Ich ging langsam die Straße hinab. Wie wird man einen Menschen los, der sich an einen klammert? Man stößt ihn mit den Füßen, gewiss. Notfalls tritt man ihm ins Gesicht. Aber war ich der Mann dazu? Nein, ich war es nicht. Trotzdem loswerden musste ich ihn, aber wie? Sollte ich ihn von fremder Hand auf die Straße werfen lassen? Vielleicht von einem Polizisten? Ich sah Bartleby vor mir in seiner Blässe. Nein, das konnte ich nicht. Und außerdem, mit welchen Gründen hätte ich dies juristisch rechtfertigen können? Landstreicherei? Ich musste lächeln. Bartleby, ein Landstreicher. Jemand, der sich wochenlang nicht vom Fleck rührt. Hausfriedensbruch? Ich hatte ihn mit einer Annonce ja selbst ins Haus gelockt. Keine nachweisbaren Unterhaltsmittel? Nein, auch das ging nicht. Bartleby erhielt sich ja. War das nicht Beweis genug, dass er dafür die Mittel besaß? Also blieb nur eines übrig. Der letzte Schrank? Ja, Sir. Gott sei Dank. Wir kippen ihn. Hau. Das ist der Abschied, Bartleby. Sie sehen, ich ziehe aus. Nicht etwa Ihretwegen, oh, keineswegs. Ich habe mich in diesen Räumen schon lange nicht mehr wohlgefühlt. Ja, Sie werden sich jetzt natürlich auch nach einer neuen Bleibe umsehen müssen, Bartleby. Ich wünsche Ihnen Glück. Verzeihung, Sir. Und was wird aus der spanischen Wand? Legen Sie sie zusammen, wir nehmen sie mit. Ja, Sir. Sir, da steht ein Mann dahinter. Ich weiß. Und das wird aus dem? Der bleibt. Da ich nicht viel Mobiliar besaß, war der ganze Umzug eine Sache von wenigen Stunden. Mein neues Büro war nicht viel größer. Trotzdem sprach manches dafür. Zum Beispiel standen in seinen Ecken keine blassen Männer herum. Die ersten 3 Tage schloss ich hinter mir ab und fuhr bei jedem Schritt zusammen. Wenn ich von einem Gang in die Stadt zurückkam, lauschte ich an der Tür, bevor ich zu meinem Schlüssel griff. Doch meine Furcht blieb unbegründet. Statt Bartleby erschien eines Morgens ein Herr, der mir unbekannt war. Mr. Tucker? Mit wem habe ich die Ehre? Jeremias Blum, Rechtsanwalt. Was kann ich für Sie tun, Herr Kollege? Die Sache ist ziemlich delikat. Verstehe. Pfeffernuss, lass uns allein. Ja, Sir. Jetzt können Sie reden. Ich habe vor einer Woche eine neue Kanzlei in Wall Street bezogen. Ich hörte, dass es sich dabei um Ihre ehemaligen Räume handelt. Das wäre nicht ausgeschlossen. Ich bin kürzlich umgezogen. Also in diesem Fall muss ich Sie für den Menschen verantwortlich machen, den Sie dort zurückgelassen haben. Zurückgelassen? Ich? Ja, er steht nutzlos in meiner Kanzlei herum. Ich weiß nicht, wohin mit ihm. Wie heißt er? Ja, keine Ahnung. Haben Sie ihn nicht gefragt? Er möchte es mir lieber nicht sagen. Und wo steht er, wenn ich fragen darf? Am Fenster. Am Fenster. Jawohl. Wissen Sie, wen ich meine? Es könnte sein. Na, da er an der Umgebung zu hängen schien, habe ich versucht, ihn in meiner Kanzlei zu beschäftigen. Aber seltsamerweise weigert er sich doch, auch nur einen Finger zu rühren. Er will weder abschreiben, noch das Zimmer fegen, noch Bodengänge tun. Er sagt, er möchte lieber nicht. Er möchte nicht. Schau an. Andererseits weigert er sich, das Büro zu verlassen. Was Sie nicht sagen. Er erschreckt meine Klienten, schädigt mein Ansehen als Anwalt und wirft ganz allgemein einen düsteren Schatten auf meine Geschäftsräume. Ich verstehe. Er rührt sich einfach nicht von der Stelle. Ach, er wird doch wohl essen gehen. Ich habe ihn noch nicht essen sehen. Ich weiß nicht, ob er isst. Doch, doch, er isst. Er hat es mir selbst gesagt. Sie meinen... Nichts, nicht, gar nichts. Sie werden einsehen, dass er auf die Dauer den Bürobetrieb empfindlich stört. Gewiss, das sehe ich ein. Seine Anwesenheit ist auf längere Sicht mit einem normalen Gang der Geschäfte völlig unvereinbar. Völlig unvereinbar. Ja, und da Sie ihn bei Ihrem Umzug zurückgelassen haben, muss ich Sie also bitten, für seine Entfernung zu sorgen. Mich? Jawohl, Sie. Aber ich habe mit ihm nichts zu tun. Er gehört ja nicht in Ihr Büro. In keiner Weise. Ist er auch nicht mit Ihnen verwandt? Nicht im Entferntesten, ja, Sir. Ja, aber wer in Gottes Namen ist er denn? Keine Ahnung, Sir. Er heißt Bartleby. Mehr weiß ich nicht. Ich kenne ihn so wenig wie Sie. Ja. Dann bleibt mir nur eine Möglichkeit. Guten Morgen, Sir. Ich hätte ihn gern gefragt, welche Möglichkeit er meinte, aber etwas hielt mich zurück. Nach einer Woche dachte ich, jetzt hat Bartleby ausgespielt. Aber als ich am nächsten Morgen in der Kanzlei meinen früheren Hauswirt in Begleitung einiger Herren vorfand, wusste ich, dass ich mich getäuscht hatte. Er muss weg. Jawohl, auf die Stelle. Sofort. Mr. Tucker, alle diese Herrschaften hier sind meine Mieter. Die halten es nicht mehr ich aus. Ich lasse mir das nicht länger bieten. Ich kündige. Ich ziehe auch aus. Gedulden Sie sich, Tucker wird ihn entfernen. Nicht wahr, Mr. Tucker? Ich habe mich schon viel zu lange geduldet. Auch meine Geduld hat ein Ende. Darf ich vielleicht erfahren, worum es geht und wen ich entfernen nicht soll? Nicht jetzt. Wir reden unterwegs. Aber ich kann nicht Hals über Kopf. Sie müssen die Troschke warten. Es ist Ihre Schuld, Blum. Meine Schuld? Jawohl, es ist Ihre Schuld. Er hat ihn aus seinem Büro ins Treppenhaus setzen lassen. Das war mein gutes Recht. Durchaus nicht, Sir. Er lebte seit eh und je in Ihren Räumen. Auf der Treppe hat er nichts zu suchen. Er gehörte auch nicht in mein Büro. Ich habe laut Vertrag einen leeren Raum gemietet. Und jetzt sitzt er im Hausflur und wir kriegen ihn nicht mehr raus. Er geistert nachts durchs Treppenhaus. Und er erschreckt meine Klienten. Na Unsinn, er ist völlig harmlos. Warum haben Sie ihn da nicht in Ihrer Kanzlei gelassen, wenn er so harmlos ist? Ich brauchte den Fensterplatz. Jetzt sitzt er tagsüber auf dem Treppengeländer und schläft nachts im Flur. Aber was soll ich dabei machen? Sehr einfach. Sie haben ihn ins Haus gebracht. Sie müssen ihn auch wieder entfernen. Aber... Jawohl, Sie. Und wenn er bis morgen nicht verschwunden ist... Dann zieh ich aus. Ich auch. Und ich schreibe an die Zeitung. Ich decke die ganze Affäre auf. Nein, nicht die Zeitung. Dann bitte. Dann tun Sie doch etwas. Na, Sie kennen ihn doch. Sie müssen mit ihm reden. Vielleicht hört er auf Sie. Aber Vorsicht, Tucker. Wer weiß, wozu er fähig ist. Wo ist er denn? Na, eben saß er noch auf dem Treppengeländer oben im vierten Stock. Also Vorsicht, Tucker, ich kann in meinem Haus keinen Selbstmord gebrauchen. Seien Sie ein Diplomat. So, wir sind da. Los jetzt, Tucker. Sollen wir mitkommen? Nein, warten Sie hier. Ich möchte allein mit ihm sprechen. Bartleby! Bartleby! Ich weiß, dass Sie da sind. Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Wo sind Sie? Hier. Was machen Sie da oben? Was soll ich machen, Sir? Ich sitze hier auf dem Geländer. Seien Sie vernünftig und tun Sie keinen Schritt, den Sie bereuen könnten. Kein Schmerz und kein Unglück ist so groß, dass man nicht in aller Ruhe darüber reden könnte. Wollen Sie etwa wegen einer Laune Ihr Leben wegwerfen? Denken Sie an Gott! An wen? Sie haben doch nicht wirklich die Absicht zu springen. Nein, Sir, die habe ich nicht. Dann kommen Sie runter. Ich sitze lieber hier. Halten Sie sich fest, ich komme. Ist Ihnen klar, wie viel Mühe und Verdruss Sie mir schon bereitet haben? Das war nicht meine Absicht, Sir. Schon gut, das soll kein Vorwurf sein. Sicher haben Sie ein hartes Leben. Wer weiß, was Sie alles durchgemacht haben. Wenn Sie es mir nur sagen wollten. Glauben Sie nicht, dass ich Sie verstehen könnte? Auch ich habe mein Päckchen zu tragen. Das tut mir leid, Sir. Schon gut, Bartleby. Das alles... gibt einem Menschen aber nicht das Recht, sich so seltsam zu benehmen. Sehen Sie das ein? Ich verlange ja nicht, dass Sie eine Arbeit tun, die Ihnen zuwider ist, aber sich einfach auf ein Geländer setzen und den Kopf hängen lassen. Nein, Bartleby, das ist völlig unmöglich. Sagen Sie mir, was Sie gern tun möchten, und ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Was möchten Sie gerne tun, Bartleby? Möchten Sie... wie bisher in einem Büro arbeiten, das könnte ich vermitteln. Nein, danke, Sir. Das möchte ich nicht. Ja, Sie haben die Kanzleiluft satt, das kann ich verstehen. Ich habe Ihnen gleich angesehen, dass Sie nicht ins Büro gehören. Vielleicht möchten Sie lieber Verkäufer sein in einem Kurzwarenladen. Verkäufer? Ja. Was hätte ich da zu tun? Sie würden den Damen Schnittmuster verkaufen und schwarzen und weißen Zwirn. Schwarzen Zwirn? Ja. Das möchte ich nicht. Und weshalb nicht? Ich möchte keinen Zwirn verkaufen. Den Grund, Bartleby, den Grund. Als Verkäufer ist man so angebunden. Angebunden. Das sagen Sie, der sich wochenlang nicht von der Stelle rühren? Trotzdem, Sir. Möchten Sie lieber Kellner sein? Es strengt Ihr Augen nicht an. Kellner? Ja. In einem Restaurant? Ja. Servieren? Jawohl. Bier ausschenken? Warum nicht? Für fremde Leute? Für Gäste, Bartleby. Nein, Sir. Nein, das möchte ich nicht. Aber Kellner ist doch... Na, bestimmt nicht, Sir. Ich gebe zu, es ist nicht für jeden was. Lassen Sie mich überlegen. Reisen Sie gern, Bartleby? Reisen? Das wäre doch was. Jeden Tag in einer anderen Stadt. Land und Leute kennenlernen. Sie sehen die ganze Welt. Die ganze Welt? Als Handlungsreisender, Bartleby. Sie sind Ihr freier Mann. Wenn es Ihnen Spaß macht, kassieren Sie ab und zu mal eine Rechnung ein und Sie bekommen Provision. Nein. Na, vielleicht möchten Sie lieber ins Ausland gehen. Wohin? Ins Ausland, nach Übersee. Als Begleiter eines jungen Herrn. Das wäre gut für Ihre Gesundheit. Sie würden in den feinsten Hotels absteigen und hätten praktisch nichts zu tun. Ein bisschen mit ihm reden, ab und zu. Hm? Wäre das nicht was für Sie? Nein, Sir. Hä? Ich bin lieber sesshaft. Sie sind lieber sesshaft. Bitte schön, jeder nach seiner Fassung. Was möchten Sie gerne sein, Bartleby? Überlegen Sie. Was würden Sie gerne tun? Am liebsten... Ja? Am liebsten würde ich... Was? ...meine Stellung jetzt nicht wechseln. Dann bleiben Sie, wo Sie sind, Sie! Sie ist... Sesshafter Mensch! Bartleby, hören Sie mich an! Wollen Sie mit mir kommen? Nicht in mein Büro. Nach Hause, Bartleby. Zu meiner Familie. Dort können Sie bleiben, bis wir in aller Ruhe alles durchgesprochen haben. Es gibt auf der Welt so viele Tätigkeiten. Sicher finden wir auch was für Sie. Danke, Sir. Ich brauche wirklich nichts. Das war mein letztes Wort. Überlegen Sie sich's. Ich habe es mir überlegt. Also gut. Da Sie dieses Haus nicht verlassen wollen, sehe ich mich gezwungen, dieses Haus selbst zu verlassen. Tucker. Hallo, Tucker. Na, wo ist er? Was hat er gesagt? Geht er nun endlich? Ist er weg? Tucker! Hallo! Ja, warum laufen Sie denn so? Der läuft ja vor uns weg. Da springt er auf einen Pferdebus. Tucker! Hallo, Tucker! Ich hatte, was Bartleby und mein Gewissen betraf, alles getan, was man von mir verlangen konnte. Seltsamerweise war ich jedoch nicht so zufrieden, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Um nicht weiter in die Sache verwickelt zu werden, vertraute ich meinen beiden Gehilfen meine laufenden Geschäfte an und fuhr ein paar Tage lang in den Vorstädten herum, wo mich niemand kannte. Mit anderen Worten, ich versteckte mich. Ich weiß nicht, wie viele Tage verstrichen, ehe ich mich getraute, wieder in mein Büro zu gehen. Guten Morgen, Sir. Morgen, Pfeffernuss. Sind Sie krank, Sir? Ich? Wieso? Na, Sie sehen blass aus. Das geht vorüber. Gibt's was Neues? Hat jemand nach mir gefragt? Ja, Sir. Verschiedene Leute. Der Richter... Ich meine nicht geschäftlich, sondern sozusagen privat. Nicht, dass ich wüsste, Sir. Bartleby war doch nicht etwa hier. Sie meinen den Blem-Blem? Ja. Aber der ist doch gar nicht mehr bei uns. War er hier? Nein, Sir. Gott sei Dank. Aber hier ist ein Brief für Sie. Von wem? Von Ihrem früheren Hauswirt. Hier, Sir. Danke, Pfeffernuss. Wollen Sie den Brief nicht lesen? Ich kann nicht. Wie? Ich meine nicht jetzt. Ach so. Pfeffernuss. Sir. Lies ihn vor. Gerne, Sir. Sir, ich erlaube mir, Ihnen mitzuteilen, dass ich auf Bitten meiner Mieter besagtes Individuum, Sie erinnern sich, von meinem Grundstück polizeilich entfernen ließ. Er wurde vorgestern als Landstreicher in die Gräber eingeliefert. Da Sie ihn besser kennen als sonst jemand, hielt ich es für richtig, Sie davon in Kenntnis zu setzen, für den Fall, dass Sie die Absicht haben, das, was Sie über ihn wissen, zu Protokoll zu geben. Ich kann nicht umhin, Ihnen, Sir, auch im Namen meiner Mieter mein Befremden auszudrücken über das eigenartige Benehmen, das Sie bei unserer letzten Schon Begegnung... Gut. In den Gräbern ist er. Ja, Sir, in den Gräbern. Ruf mir eine Droschke. Ja, Sir. Und falls jemand nach mir fragen sollte, ich bin im Gefängnis. Also Sie kennen ihn? Ja, das heißt nein. Was soll das heißen? Ich weiß, wie er heißt. Er heißt Bartleby. Ja, so viel wissen wir auch. Er war eine Zeit lang mein Angestellter. Er war ehrlich, zuverlässig und fleißig. War er das? Ich gebe zu, dass er etwas seltsam ist, aber glauben Sie mir, er verdient unser Mitleid. Warum? Ich hoffe, er hat sich in der Zwischenzeit nichts zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil. Er ist ein wahrer Musterhäftling. Sehen Sie, das habe ich auch von ihm erwartet. Hat er sich freiwillig abführen lassen? Und ob, Sir? Wie ein Lamm. Ich hoffe, dass Sie ihn dementsprechend behandeln. Ich meine, Sie sind doch nicht grob zu ihm. Aber nicht doch, Sir. Die Wärter haben ihn in ihr Herz geschlossen. Er darf machen, was er will. Und was macht er? Oh, nicht viel. Meist steht er auf dem Hof und schaut die Mauer an. Geht er nicht spazieren? Nein. Es liegt also nichts gegen ihn vor? Nein, Sir. Überhaupt nichts. Ich hoffe, dass Sie ihn nach einigen Tagen Haft wieder entlassen können, damit er... Ja? Damit er... Was? Darf ich ihn sprechen? Natürlich. Ich gebe Ihnen einen Wärter mit. Cutlets! Sir? Der Herr möchte zu Bartleby. Ist das der Mann, den Sie sehen wollten, Sir? Bartleby, erkennen Sie mich nicht? Ich kenne Sie, aber ich habe Ihnen nichts zu sagen. Bartleby, schauen Sie mich wenigstens an. Ich möchte Sie nicht sehen. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, dass ich Sie hierher gebracht habe. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Kopf hoch, Bartleby. Das soll doch keine Strafe sein. Man wusste im Augenblick nicht, wohin mit Ihnen. Deswegen sind Sie hier. Ich weiß, wo ich bin. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Bitte gehen Sie. Ich will Ihnen doch helfen, Bartleby. Mir kann niemand helfen, Sir. Ach, Unsinn. Ich kenne die Gesetze. Bitte, gehen Sie. Nicht sehr gesprächig, Sir. Er hat viel Schlimmes durchgemacht. Wer hätte das nicht, Sir? Er scheint nicht viel von ihm wissen zu wollen. Er ist gern allein. Dann ist er hier richtig, Sir. Meinen Sie? Ja, das ist eine Einzelzelle. Sie sind sein Freund? Ja. Möchten Sie, dass er verhungert? Verhungert? Er isst nichts, Sir. Was sagen Sie? Ich teile hier das Essen aus. Er schickt mich immer weg. Er sagt, er möchte lieber nichts. Mein Gott. Keine Sorge, Sir, das haben wir oft. Es ist die Gefängnisküche. Ist die so schlecht? Schweinefraß. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Umsonst? Nein, hier. Das ist für Sie. Danke, Sir. Was soll es sein? Besorgen Sie ihm zu essen. Von draußen. Etwas Gutes, verstehen Sie? Und ob? Wir haben viele Herren hier, die draußen Freunde haben und die sich von mir ab und zu was Leckeres holen lassen. Aber das kostet Geld. Hier. Danke, Sir. Wie heißen Sie? Cutlets, Sir. Cutlets? Sir? Ich habe noch eine Bitte. Ja? Ich möchte, dass Sie sich ganz allgemein ein bisschen um ihn kümmern. Machen wir, Sir. Er ist ein guter Kerl. Sieht man ihm an. Er passt nicht an diesen Ort. Er passt schon hierher, Sir. Er muss nicht nur essen. Er braucht auch einen Freund. Verstehe. Ich bin sein Freund. Würden Sie uns bekannt machen, Sir? Bartleby? Darf ich Ihnen Cutlets vorstellen? Er wird Ihnen gleich was zu essen bringen. Dieses Mal nicht aus der Gefängnisküche. Sie dürfen sich was wünschen, Mister. Cutlets wird überhaupt für Sie sorgen. Das werde ich, Mr. Bartleby. Ich hoffe, es gefällt Ihnen hier. Geräumiger Hof, kühle Räume im Sommer. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein Weilchen. Ich werde sehen, dass Sie sich hier wohlfühlen. Er redet nicht viel, Sir. Das darf Sie nicht stören. Das stört mich nicht. Besorgen Sie ihm das beste Essen, das für Geld zu haben ist. Das Beste, was zu haben ist. Und seien Sie höflich zu ihm. Ich werde höflich sein. Sir, Mr. Bartleby, was darf ich Ihnen heute Abend servieren? Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben darf, vielleicht ein saftiges Steak? Danke. Ich möchte kein Steak. Der Herr haben einen empfindlichen Magen, habe ich mir gedacht. Da werden vielleicht zwei weiche Eier richtig mit Toast und einer Schüssel Kompott. Keine Eier, kein Toast. Und auch kein Kompott. Vielleicht soll es etwas Exotisches sein. wie der Herr auf Nummer 9. Wenn es in New York zu haben ist, sollen Sie es bekommen. Ich möchte am liebsten... Curryhuhn in Ananas. Ich möchte am liebsten nichts essen. Gar nichts? Gar nichts. Haben Sie das gehört, Sir? Er möchte nichts essen, Ihr Freund. Eine Kleinigkeit, Bartleby. Ich möchte allein sein. Wir stören ihn. Ist er immer so? Er war immer ein wenig... Ach, Sie meinen, er ist blim-blim. Ich habe ihn die ganze Zeit für einen Banknotenfälscher gehalten. Sie sind auch so sanft und so. Rühr mich nicht an. Sie tun mir immer leid. Ich kannte einen, der in Sing Sing an der Schwindsucht gestorben ist. Kommen Sie, Cutlets. Eddie Monroe, auch ein Freund von Ihnen? Ich kenne wenig Banknotenfälscher. War ein netter Kerl. Ich verabschiedete mich von Bartleby. So gut man sich eben von einem Menschen verabschieden kann, der einem stumm den Rücken zudreht. Cutlets sagte ich, dass es sein Schade nicht wäre, wenn er sich seiner ein bisschen annehme. Er versprach es mir. Sonntagmorgen, bevor ich zur Kirche ging, stand ich wieder vor den Gräbern. Ich möchte einen Häftling sprechen. Sein Name? Bartleby. Den Stillen? Ja. Dem können Sie nicht sprechen, Sir. Warum nicht? Er spricht mit keinem mehr. Dann möchte ich ihn sehen. Verwandt? Nein. Ein Freund? Ja. Was schauen Sie mich so an? Nichts, Sir. Ich hätte bloß nicht gedacht, dass er Freunde hätte. Sie bestehen darauf, Ihren Freund zu sehen? Ja. Gut, Sir. Kommen Sie. Wohin führen Sie mich? Zum Stillen. Ist er heute nicht auf dem Hof? Er ist nicht mehr auf dem Hof. Haben Sie nicht mal eine Zelle gesperrt? Nein, Sir. Er ist in keiner Zelle. Ist alles so ruhig hier? Das hat seinen Grund, Sir. Die Gefangenen sind in der Kapelle wegen dem Sonntagsgottesdienst. Und wo ist er? Wir werden ihn gleich sehen. Das ist Mr. Tucker. Was will er? Er will den Stillen sehen. Schließ ihm auf. Er ist ein Freund von ihm. Aber es ist ein Sarg. Er ist heute früh gestorben. Man begrub ihn auf dem Gefängnisfriedhof zwischen einem Mörder und einem Dieb. Die Totengräber bezahlte ich. Sie sagten mir später, dass sein Sarg sehr leicht gewesen sei. Sie hörten Bartleby, ein Hörspiel nach der Erzählung von Hermann Melville, in der Funkbearbeitung von Gerd Hofmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Tucker, Max Haufler, Bartleby, Hans-Helmut Dicko, Puter, Johannes Schauer, Zange, Balduin Baas, Pfeffernuss, Anneliese Benz, Blum, Herbert Schimpkart. Ferner sprachen Ulrich Matschos, Robert Rathke, Hans Schäffer, Andreas Dahlmeier, Heinz Rabe, Rudolf Siege, Hans Röhr, Ursula Staute und Lothar Schock. Ton und Schnitt, Fred Birk und Marlies Kranz. Die Regie führte Peter Schulze-Rohr. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk.